Sohn, Amel Korchenbruch. Manfred Sohn ist immer noch nicht da. Ne? Der war eigentlich angemeldet hier, aber na gut. Er ist oder war, weiß ich nicht, Vorsitzender des Landesverbands Niedersachsen, der Partei Die Linke. Ich kenne mich da nicht so gut aus, also es gibt ja Flügel und welchem er jetzt zuzurechnen ist, weiß ich nicht. Kann sein, dass er da so ein Singulär ist, weil er tatsächlich wohl als einziger dort in seinem Buch Die krisentheoretischen Schriften von Robert Kurz adaptiert hat und dort die These durchaus offensiv vertritt, dass der Kapitalismus aufgrund seiner inneren Widersprüche, insbesondere durch seine Produktivitätskraftentwicklung, an sein Ende kommt. Gleichzeitig ist er Traditionsmarxist und ist, das ist er auch geblieben, also trotz dieser Adaption der Krisentheorie. Man kann auch sagen, sein Buch hat da keine klare Position. Es wimmelt in dem Buch nur so von einander widersprechenden Aussagen. Das dürfte in einem theoretischen Text eigentlich nicht sein. Also man kann zwar widersprüchliche Aussagen machen, aber dann müsste man sie mal gegeneinander stellen und ausdiskutieren. Das tut er nicht. Also meine Einschätzung von dem Buch ist, dass es sich hier nicht um einen theoretischen Text handelt, sondern um so eine Art Bündnispolitik, also eher Politik als Theorie, mit dem Ziel, so eine Bewegung für den dritten Anlauf zu schmieden. So nennt er das. Damit ist folgendes gemeint. Also es gab schon zwei Anläufe, aus dem Kapitalismus rauszukommen. Das eine war die Pariser Kommune von 1871. Und dann der zweite, die 70 Jahre Realsozialismus. Und der dritte, der stehe jetzt an. Man kann das auch, also diese Widersprüchlichkeit auch an den Referenzen deutlich machen, auch auf die sich das Buch positiv bezieht. Und das sind, ich nenne mal so ein paar, Marx natürlich, Engels, Lenin, Luxemburg, Hilferding und in der neueren Zeit spannt er den Bogen von Georg Fulbert über Robert Kurz bis Roswitha Scholz. Und das kann ja nicht zusammenpassen. Das sind teilweise unvereinbare Position, also innerhalb derjenigen, die sich auf Marx beziehen. An einer Stelle wird es besonders deutlich, er zitiert den Kollaps der Modernisierung von Robert Kurz positiv. Trotzdem, dort wird der Realsozialismus als nachholende Modernisierung charakterisiert, die aber innerhalb des warenproduzierenden Systems stattfindet. Gleichzeitig bezeichnet er im selben Buch den Realsozialismus als zweiten Anlauf zur Überwindung eben dieses Systems. Das wird diese Widersprüchlichkeit, deswegen habe ich das hier genannt, obwohl es jetzt für die Krisenerklärung nicht so wichtig ist, die wird besonders deutlich im Zitat 11, da geht es um Geld. Und da bringt er sozusagen alles ein, was so in dem marxistischen Umfeld zu Geld so herumgeistert. Und wer Geld ohne Wert von Robert Kurz gelesen hat, weiß, dass das sehr widersprüchlich ist. Aber er schafft das, das alles zusammenzubringen. Einmal sagt er, das ist jetzt Zitat 11, weder der römische Sklave, durch dessen Arbeit ein Weltreich entstand und 1000 Jahre lang blühte, noch der sächsische Bauer des Mittelalters, der den einen Tag auf eigener, den anderen auf des Fronherrn Scholle schuftete, hatte eine Geldbörse und tauschte das, was er zum Leben brauchte, gegen Geld. Erst recht galt das für die Frauen oder gar Kinder der werktätigen Schichten jener vielen Jahrhunderte. Erst seit der menschheitsgeschichtlich kurzen Zeitspanne von gut 100 Jahren rückt Geld in den Mittelpunkt allen gesellschaftlichen Handels. Soweit. So gut, das würden wir ja durchaus auch so sehen. Aber dann kommt plötzlich ganz anders. Da sagt er, ins Leben tritt das Geld mit dem entwickelten Tausch. Und erläutert wird das anschließend mit so einer Jäger- und Sammlergeschichte, wie man sie dann in jedem VWL-Buch kennt am Anfang, um zu erklären, wie nützlich Geld ist. das übergehe ich mal, aber ne, also Tierfälle gegen Feuersteine, so auf der Ebene. Und irgendwann, wenn man die einen nicht sofort gebrauchen kann, dann ist Geld ganz günstig. Und dann kommt das ist der nächste Absatz, dass es dabei nicht bleibt, bei dem reinen Zweck des Tausches, sondern das Tauschmittel wird schnell Mittel zur Aufbewahrung von menschlicher Arbeitskraft. Bei dieser Schatzbildung bleibt offen, in welcher Zeit Manfred Sohn sie ansiedelt, aber dann kommt es noch dicker einmal, ohne, das ist der letzte Absatz in dem Zitat, ohne das Medium Geld ist die Auflösung urkommunistischer Gesellschaften undenkbar. Das gilt sowohl für den Übergang des Urkommunismus zur Sklavenhaltergesellschaft als auch für die kolonialistische Zerstörung ursprünglicher kommunistischer Gesellschaftsformationen durch spätere feudale und kapitalistische Übergriffe. Die Gier nach Gold hat bei der Zerfräsung der südamerikanischen Hochkulturen eine genauso zentrale Rolle gespielt wie der Dollar bei der Eliminierung der kommunistischen Kulturen der indianischen Urbevölkerung Nordamerikas. So, einmal davon abgesehen, dass die südamerikanischen Hochkulturen, also Inkas, Mayas, Azteken, ganz gewiss keine Urkommunisten waren, ergibt, wenn man alles zusammennimmt, was er da so schreibt, das ein ziemlich widersprüchliches Durcheinander. Also erstens, Geld bewirkte die Auflösung urkommunistischer Gesellschaften. Zweitens, das Geld tritt mit dem entwickelten Tausch ins Leben. Das heißt ja wohl, dass bereits im Urkommunismus, wenn es den denn gegeben hat, der Tausch bereits entwickelt worden sein musste und dieser wurde dann durch eine entwickelte Tauschgesellschaft mit Geld abgelöst. Einerseits. Andererseits sagt er, Geld spielt für 90-99% der Menschen bis kurz vor dem Kapitalismus überhaupt keine Rolle. Da besteht offenbar Klärungsbedarf. In dem Buch Geld ohne Wert wird das ja versucht, aber hier passiert nichts weiter. Es bleibt so stehen und das war jetzt nur mal als Beleg, dass das ich, also nicht um ein Buch handelt, das man als Theoriebuch bezeichnen kann. Ja, Anton hatte da wohl einen kleinen einen Einwurf. Ich möchte mal darauf aufmerksam machen, dass im Moment bei Arte eine Serie läuft zum Thema Kapitalismus, die ist seit abends. Und die ersten beiden Folgen habe ich schon gesehen. Und witzigerweise, also weil hier gerade das mit dem Tausch jetzt vorkommt, haben die da auch dementiert, dass vorkapitalistische Gesellschaften Tauschgesellschaften gewesen seien. Oder dass die Reste, die es davon noch gibt, in irgendwelchen Urwäldern, dass dort getauscht würde zwischen den Stammesmitgliedern. Es kommt, die Serie hat glaube ich 6 Teile, es kommt nur 2 Teile. Die nächsten beiden Teile, wovon sich der zweite dann mit Karl Marx beschäftigt, kommt am nächsten Dienstag ab 22:50. Ja, danke schön. Ja, na gut. Okay, ich komme jetzt mal zu den Krisenerklärungen hier in dem Buch. Die findet man in dem Abschnitt über staatsmonopolistischen Kapitalismus oder kurz Stamokap. Deswegen habe ich erstmal aus diesem Abschnitt einige Zitate zusammengestellt, aber wir können die relativ kurz durchgehen, weil naja, man muss verstehen, wo sich das unterscheidet und wo mit unserer Krisenerklärung übereinstimmt. Zunächst mal zum Begriff, das ist im Zitat 12. Da steht, die Theorie des Stamokap verstand sich immer als eine Spezifizierung der leninschen Imperialismustheorie, bezieht aus ihr seine anhaltende Erklärungskraft. Schon im Titel dieser Realismus-Theorie taucht der Begriff vom höchsten Stadium auf. Höher geht es nicht. Insofern ist in dieser Theorie das Ende des Kapitalismus inbegriffen. So, und dann eigentlich die eigentliche Begriffsklärung. Der staatsmonopolistische Kapitalismus bringt die Zusammenhänge. Ein Kapitalismus, der im Wesentlichen von Monopolen getrieben wird und das permanente Eingreifen des Staates bedarf, um überhaupt noch weiter funktionieren zu können, in dem historischen Moment auf dem Punkt, in dem er als Schlussetappe seiner ganzen Epoche erlischt. Dies hängt damit zusammen, dass der nationale Staat, dessen er bedarf, vor unseren Augen ihr zunehmend zu einem ökonomisch wirkungslosen Eunuchen verkümmert. Mit dem Ausbleichen des Staates aber stirbt Stamokap, weil die Monopole, die sein Rückgrat bilden, ohne ihn den Kapitalismus nicht mehr weiter aufrechterhalten können. Nach dem Stamokap folgt keine weitere Variante, sondern die Ablösung des Kapitalismus, also der vor uns liegende Epochenbruch. Das Zitat enthält eine Krisenerklärung, die nicht auf die Produktivkraftentwicklung abhebt. Also steht sozusagen darin, dass der Kapitalismus über den Nationalstaat hinauswächst, ohne den der Kapitalismus aber sich nicht aufrechterhalten lässt. Das ist auch plausibel. Die Frage ist allerdings, ob das wirklich eine Erklärung der Krise ist oder nicht bereits eine Folge der Krise. Das müsste man im Grunde genauer untersuchen. Das will ich jetzt aber nicht. Da könnte man darüber diskutieren. Die eigentliche, so auf die Produktivkraftentwicklung sich beziehende Krisenerklärung, die findet man da im Zitat 13. Er nennt da einfach ein paar Charakteristika, die im Kapitalismus angelegt und aus ihm nicht herauslösbar sind, ohne dass er aufhörte zu funktionieren. Ja, ich weiß nicht, ob wir die durchgehen müssen. Man kann also aus diesen, wenn man das alles hintereinander nimmt, und von der Logik her, also durchaus unsere Krisenerklärung herauslesen, vielleicht ein paar Varianten. Ich will das mal aus Zeitgründen jetzt einfach übergehen, weil das wäre nichts Neues. In dem Punkt sehe ich jetzt keine ganz also gravierenden Differenzen. Was da allerdings noch fehlt, ist die Bedeutung der Arbeit für das Kapital. Das kommt dann erst, wird dann erst im nächsten Zitat deutlich. Die Natur ist vor uns da und bildet einen Wert nur, wenn wir sie für unsere Bedürfnisbefriedigung erschließen. Die wertbildende Substanz, die in jeder Ware, die wir konsumieren, enthalten ist, ist also lebendige menschliche Arbeit. Weil es dem Kapitalisten egal ist, ob sie angewandt wurde, um einen Stuhl zu zimmern oder ein Buch zu schreiben, nennt Marx sie abstrakte Arbeit. Getrieben durch die Konkurrenz muss der Kapitalist, um produktiver zu werden, aber beständig menschliche Arbeit entweder immer billiger machen oder aus dem Produktionsprozess verdrängen. In der Perspektive führt das dazu, dass der Kapitalismus an diesem inneren Widerspruch kollabiert. Und anschließend kommt dann ein passendes Marx-Zitat. Schließlich Zitat 15, muss ich vielleicht auch nicht so genau darauf eingehen, gibt da einen Hinweis daraus, warum die Linke sich von der Vorstellung verabschiedet hat, dass der Kapitalismus irgendwann ein Ende habe. Das sind also die Tatsache, dass der Kapitalismus eigentlich ständig Krisen produziert, aber bisher immer wieder da herausgekommen ist, sodass Krisen einfach als notwendiger und quasi ewiger Bestandteil kapitalistischer Entwicklung aufgefasst werden, aber irgendwie dann in diesen Vorstellungen nicht mehr darauf verweisen, dass es sowas wie ein Ende geben kann. Also eine Krise, aus der Kapitalismus nicht mehr herauskommt. Gut, also soweit erstmal die Krisenerklärung. Da würde ich jetzt, ich habe das jedenfalls nicht gesehen, also unsererseits würde ich da keine essentielle Kritik anbringen wollen. Vielleicht in einigen Einzelpunkten in der Begründung. Von jetzt ab geht es in dem Buch dann um die Frage der Transformation. Ich weiß gar nicht, ob er das so nennt. Hans Gess hatte das Wort ja problematisiert. Also über die Frage der Überwindung des Kapitalismus. Die Vorstellung, die er in dem Buch verbreitet ist, erscheint mir so als ein Mix aus Traditionsmarxismus auf der einen und Commons-Bewegung auf der anderen Seite. Da gibt es dann auch eben Bezüge zu dem, was ich eben im ersten Teil vorgestellt habe. Das, also diese Annäherung an das, an diesen ersten Teil sozusagen, also Rifkins und Eversmann, die findet man in Zitat 16. Und zwar wird das an der Rolle des Privateigentums festgemacht. Das beginnt mit sozusagen einer Begründung des Privateigentums, wie das die Liberalen ja immer machen oder gemacht haben auch, dass Privateigentum notwendig sei als Schub für die Produktivitätsentwicklung, also sozusagen der Eigennutz, der da sozusagen entfesselt wird und dazu führt, dass die Produktivität oder die Produktivkräfte immer weiterentwickelt werden. Dann kommt ein Schlenker zu der Sowjetunion und DDR, also der Hinweis darauf, die Sowjetunion und später die DDR haben nach der immerhin sieben bzw. vier Jahrzehnte durchgehaltenen Überwindung des Privateigentums an Produktionsmitteln Ersatzkonstruktionen geschaffen versucht, die diese so per bürgerlichem Recht hergestellten Interessen in die Identität von Besitz an Produktivmitteln und ihrer maximalen Entwicklung irgendwie doch noch durch betriebliche Rechnungslegung, neue ökonomische Politik oder andere Maßnahmen herzustellen. So. Und da sagt er jetzt, dass die Chance, die Unzulänglichkeiten, die darin stecken, zu überwinden, die bestehen eben darin, dass die weitere Entwicklung des Kapitalismus selbst diese von ihm vorher fest zusammengefügten Dinge, Privateigentum und Entwicklung der Produktivkräfte, nun auseinandertreibt. Und jetzt kommt der Bezug zur Open Source. Überall auf der Welt entwickeln immer mehr Menschen Ideen technischer und nicht technischer Art und stellen sie ins weltweite Netz. Ohne sich an rechtlichen Privateigentumszuordnungen zu halten, stellen sie auch Gedanken anderer ins Netz. Nicht nur das Privateigentum entwickelt sich vor unseren Augen, aber von einem Förderer zu einem Hemmschuh für die weitere Entfaltung menschlicher Kreativität und Genialität, sondern auch die vom Kapitalismus bewirkte und für grob 150 Jahre sinnvolle Entwicklung von immer mehr Zentralität. Und dann kommt der 3D-Drucker als das beste Beispiel dafür. Ja, das muss ich jetzt nicht beschreiben. Da ist eigentlich ähnliche Beschreibung wie in dem ersten Teil. Dann sagt er im nächsten Absatz, dass der wissenschaftlich-technische Fortschritt auch für die Versorgung mit Energie, also kommunale Lösungen, ermöglicht. Also er benutzt ja auch immer den Begriff kommunal, sagt, er hat sich mehr eingebürgert regional. Ja. Also es gibt, er nennt das hier als Möglichkeit, also nicht, das ist nicht so zwingend, dass das dann auch passiert, aber es gibt diese Möglichkeit und die will er dann auch verfolgen. Und sagt dann, dass jetzt der letzte Absatz in diesem Zitat 16, das hat eine entscheidende Voraussetzung. Anstelle des regionsübergreifenden Wettbewerbs tritt die Macht der Kommune und ihrer demokratisch gewählten Vertretung. Denn ein solches Projekt funktioniert nur, wenn die Allmacht der Märkte gebrochen wird. Bleibt es bei den jetzigen gesetzlichen Regelungen, haben die Konzerne gegen die demokratisch gewählten Kommunalparlamente immer das Recht, sich die profitablen Rosinen aus den Kreisläufen herauszupicken und sie damit zum Zusammenbruch zu bringen. Und weil die Konzerne von diesen Rosinen leben, werden sie es auch tun. Ohne ihre Enteignung und sofort anschließende Übertragung der vollen Macht über die Energieversorgung einer Kommune an die von ihr gewählten Räte wird es das hier skizzierte Stoffstrommanagement nicht geben. Auch hier stößt also die weitere Entfaltung der Produktivkräfte zum Nutzen der Menschen sowohl an die Grenze des Privateigentums an Produktionsmitteln als auch an die mit ihm auf Gedeih und Verderb verknüpfte Tendenz zur Zentralisierung. Also man sieht hier erstmal, dass beiden hier vorgestellten Ansätzen eines gemeinsam ist, nämlich die Hervorhebung, man könnte auch sagen Romantisierung kleiner Einheiten, in denen die Menschen endlich wieder selbst über ihr Leben bestimmen. Und das wird dann mit der absehbaren Entwicklung der Produktivkräfte in Verbindung gebracht. Allerdings auf unterschiedliche Weise, das muss man vielleicht nochmal deutlich machen. Ebersman unterliegt einem Technikfetischismus, wenn er meint, die neuen Maschinen werden schon quasi von selbst zu einer Entwicklung in Richtung Dezentralisierung führen. Während Sohn eher von den Möglichkeiten spricht, die in den neuen Technologien stecken. Diese müssen aber von einer Transformationsbewegung erst noch ergriffen werden. Also ganz so subjektlos wie Ebersman ist so nicht. Er vermeidet es allerdings, die Subjekte selber zum Gegenstand der Kritik zu machen. Als guter Traditionsmarxist scheint er auch den Begriff des Fetischismus nicht zu kennen. Also auch nicht als etwas, was zusammen mit dem Kapitalismus zu überwinden wäre. Daran scheint mir die größte Schwäche zu liegen, also die größte Schwäche des von ihm vertretenen Transformationskonzepts. So, ja, bei ihm tritt jetzt, das kennt man ja, zwischen Kapitalismus und der klassenlosen Gesellschaft, so nennt er das, als Zwischenphase der Sozialismus. Dieser Phase wird im Buch ein eigenes Kapitel gewidmet. Ja, das ist ein Zitat 17. Da sagt er, gut, also die materiellen Bedingungen sind eigentlich so weit, dass wir eine klassenlose Gesellschaft schaffen könnten, aber um sie herzustellen, bedarf es der Etappe des Sozialismus, der den Kapitalismus ablöst und damit die Epoche des Kommunismus, also der klassenlosen Gesellschaft, einleitet. So, und schon im Sozialismus, also ohne dass das also sozusagen schon das Endstadium erreicht hat, sei Folgendes möglich, weil das Produktivitätsniveau im Bereich der primären und sekundären Produktion es schon heute und nach ihrer Befreiung von den Fesseln des Privateigentums und der Zentralisierung auch im Sozialismus erlaubt, diese Bereiche des menschlichen Lebens innerhalb einer Arbeitszeit von höchstens 20, eher wohl 15 Wochenstunden, durch die erwachsenen Menschen zwischen ihrem 25. und 55. Lebensjahr erledigen zu lassen, wird der größte Teil gesellschaftlicher Arbeit außerhalb dieser Sphären stattfinden. Also im Bereich der Reproduktion, Entfaltung der Kultur auf 1000 Bühnen, Theatern, Opern, Musikhöfen, Büchereien, intensive und liebevolle Erziehungsarbeit und Altenpflege, politische Debatten, Entfaltung menschlicher Beziehungen aus dem hauptsächlichen Lebensinhalt als dem hauptsächlichen Lebensinhalt, der den Menschen vom Tier unterscheidet. Also wie gesagt, das läuft alles noch parallel im Sozialismus, aber er meint, also Arbeit reduziert sich sozusagen, sagen wir mal, auf 15 Stunden pro Woche. Ja, in Zitat 18 wird deutlich, dass auch hier in dieser Phase Sozialismus, er sich so vorstellt, so ein Nebeneinander, ein Mix aus stofflicher Reproduktionsökonomie vor Ort, also Stichwort 3D-Drucker einerseits und warenförmigen Restbeständen andererseits. Und auch hier die Vorstellung, dass diese warenförmigen Restbestände, das sagt ja schon der Name, nach und nach immer weiter verringert werden. Gehen wir da mit dem dritten Absatz. Dennoch bleiben trotz fortschreitender Fähigkeit der Technik auch materielle Produktionsprozesse dezentralisiert zu ermöglichen, Bereiche, die ohne Tauschwirtschaft oder staatliche Planung vorerst nicht zu denken sind. Dazu gehören als das aus der Phase der Konzentration der Produktionsmittel, also der Epoche des Kapitalismus übernommene Erbe, Einrichtung von Straßen und Schienennetz, Häfen, Flughäfen, Verkehrsströme, Sicherstellung der weltweiten Kommunikation durch Errichtung der materiellen Voraussetzungen weltweiter Kommunikation, einschließlich des Transports von Satelliten in den Weltraum. In eine andere, kompliziertere Kategorie gehören die verbleibenden Fabriken für großindustrielle Produkte, also Stahlwerke, Flugzeugfabriken oder Werften. Und dann kommt dann darauf, dass da ein Problem drin besteht, dass von solchen Feldern geht, zumal wenn es sich um Produkte handelt, die für den gesamtgesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsprozess wesentlich sind, immer die Gefahr der Dominanz dieser Zusatz zunächst übrig bleibenden Ware tauscht und damit in der Perspektive auch immer wahre Geldbeziehung aus. Wo aber Beziehungen der Form Gehweg G entstehen, entsteht, wie die Geschichte zeigt, potenziell immer auch eine GWW-G-Struktur, also eine Tendenz zur Mehrwertproduktion. Also er sieht hier, anders als Ebermann, durchaus das Problem, dass diese kapitalistischen Sektoren durchaus wieder dominant werden können, und dagegen nennt er, sagt er, seien zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Also damit das wirklich nur Muttermale der alten Gesellschaft sind und es keinen Rückfall gibt, müssen mindestens drei Maßnahmen sie einhegen. Erstens, sie werden in ihrer Form als Privateigentum entkleidet und in die Verwaltung der dort tätigen Menschen einerseits und unter die Kontrolle der Kommunen, in denen sie wirken, andererseits gestellt. Zweitens, ihnen wird die Produktion und Abschöpfung von Gewinn, ähnlich wie den heute gemeinnützigen Gesellschaften oder auch den Sparkassen, untersagt. Eventuell entstehende Überschüsse werden reinvestiert oder der Gemeinschaft der Kunden, zum Beispiel in Form von Rückvergütungen, übereignet. Drittens, sie werden in regelmäßigen Abständen hinsichtlich der Frage überprüft, ob nicht Teile ihrer Produktpalette durch den weiteren wissenschaftlich technischen Fortschritt aus der Warenwirtschaft ausgegliedert und in die kommunale, nicht warenförmige Wirtschaft eingegliedert werden können. Die Frage ist da allerdings, also es hört sich ja sehr nach, sagen wir mal, DDR plus Commons an, ne? So ein Mix da irgendwie. Und die Frage ist tatsächlich, wer denn für diese Einhegung überregional oder sogar international agierender kapitalistischer Konzerne sorgen soll. Die Kommunen können das ja wohl schwerlich. Dazu bedarf es einer übergeordneten Organisation und wie die aussehen könnte, ob es sich wieder um staatliche Politik handelt und ob sie auf Geld angewiesen ist, was ich vermuten würde, bleibt offen. Darüber schweigt er sich eigentlich aus. Also das sieht ziemlich zusammengeklatscht aus, nicht? Also so alte Konzepte aus dem früheren realen Sozialismus werden da so zusammengebunden mit den Ideen, die da im Zusammenhang mit den kooperativen Commons verbreitet werden. Ein weiteres Problem bleibt hier natürlich, was ich bei Ebersmann-Rifkin auch schon genannt habe, dass dieser Schrumpfen des kapitalistischen Sektors ein Problem ist, weil Kapitalismus, wie gesagt, nicht schrumpfen kann. So, und schließlich kommt er dann in, das ist das Kapitel, die A-Klasse, zum revolutionären Subjekt, also was er durchaus braucht, aber er sagt da, also als A-Klasse, das ist ein Begriff, den hat er von woanders her, aber er definiert ihn als... Aus dem Angebot von Mercedes-Benz. Aus dem Angebot von Mercedes-Benz. Ja, ja. Da ist irgendein marxistischer Text. Ist der Kleinste. Beschäftigen und zusätzlich die sozusagen aus dieser lohnabhängig inzwischen entlassen waren und für den Kapitalismus überflüssig sind. Sagt er auch, alle sich ausdifferenzierenden Teile der Bevölkerung, die nicht zur K-Klasse, also zu den Ausgebeuteten in ihrem Umfeld gehören. Also K-Klasse ist dann die Kapitalisten. Gibt es dann irgendwie noch so einen Rest, der nicht dazu gehört. Wobei natürlich bei den heutigen Verhältnissen etwas unklar ist, wo da die Grenze ist. Also da selbstständige Bratwurstbudenbetreiber, der Kapitalist, oder, naja, gut, das ist ja ein altes Problem, das müssen wir hier auch nicht diskutieren. Ja, vielleicht der wichtigste, auch der Unterschied dazu Ebersmann, Epochenbrüche kommen nicht von selbst, sie sind kein Naturgesetz, sondern Ergebnis menschlichen Handelns. Im Verlaufe der vor uns liegenden Jahrzehnte wird sich eine Organisation herauskristallisieren, die in der Lage ist, die im kapitalistischen Produktionsbereich tätigen Lohnabhängigen mit den aus dem kapitalistischen Produktionsprozess ausgespuckten, für den Kapitalismus überflüssigen zu einer neuen Klasse für sich zu verschmelzen und den dritten Schritt in Richtung Sozialismus nach 1871 und 1917 bis 1989 geht. Diese Organisation gibt es noch nicht. Letzte Feststellung ist sicher richtig, dass sie sich aber innerhalb der nächsten Jahrzehnte herauskristallisieren wird. Er sagt nicht, sie muss sich oder sie soll sich, sondern sie wird sich herauskristallisieren. Das erscheint mir, ist insofern eine Prognose, die erscheint mir doch sehr optimistisch. Tatsächlich müssen wir beobachten, dass die real existierenden Individuen mehrheitlich anders auf ihr Überflüssigwerden reagieren, nämlich mit reaktionären Ideologiebildungen, der Organisation insbesondere der männlichen Konkurrenzsubjekte in mafiösen oder faschistoiden Rackets und im Umschlagen des bisher noch durch die Rechtsform im Zaun gehaltenen bürgerlichen Krieges aller gegen alle in nackte Gewalt. Man kann solche globale Bewegungen selbstverständlich als Ziel formulieren, müsste dann aber doch genauer darüber nachdenken, wie sie sich erreichen lässt und welche Form sie hat. In seinem Buch zählt Manfred Sohner nur noch einige wünschenswerte Eigenschaften dieser Organisation auf. Ich gehe das mal kurz durch. Das ist da in dem Zitat 19 auch noch enthalten. Also einmal Dezentralität, also er sagt, zwar werde eine solche Organisation globale Strukturen entfalten, zugleich aber müssen sie vor allem dezentrale, regionale Strukturen als ihren Schwerpunkt und als eigentliches Machtzentrum haben. Das wird vor allem damit begründet, dass die neue Gesellschaft, die er sich vorstellt, diese Strukturen hat, also als Vorgriff darauf, müsse auch die Bewegung dahinter schon haben. Dann kommt ein Abschnitt über Theoriearbeit. Dazu hat Robert Kurz ja auch einiges gesagt, der immer betont hat, dass sozusagen den Eigenwert von Theorie, also die auch unabhängig von Praxis betrieben werden muss. Wenn er die hier, so sieht es jedenfalls aus, er einbindet in die, also sie hat einen praktischen Zweck und nur dadurch ist sie gerechtfertigt. Und der liegt daran, es ist jetzt folgender Satz, wenn es gesellschaftlich keine Klarheit über den Zusammenhang des Verschwindens der abstrakten Arbeit mit den sich ausbreitenden Elendszonen unserer Gesellschaft, der Ausbreitung der Dritten Welt im Ruhrgebiet oder in Ostdeutschland, in Südeuropa ganz zu schweigen, gibt, wird es keinen Ausweg aus einer weiteren Elendspirale geben können. Es besteht dann die Gefahr, dass anstelle eines Ausweges Fremdenfeindlichkeit oder der latent vorhandene Antisemitismus furchtbare Urstände feiert, weil schuldig an dem ganzen Gelddesaster natürlich das raffende Kapital sei. Ziemlich schnell können zeichnerisch die Heuschrecken Hakenhaken bekommen. Hier steckt natürlich erstmal auch, die Funktion von Theorie in diesem Zusammenhang ist im Grunde die, dass bestimmte Ideologien, die ja ganz offensichtlich inzwischen eher dominant sind, sich nicht ausbreiten. Es steckt darin aber das ungelöste Problem, wie man dann eigentlich die Menschen dazu kriegt, die Ursachen für die eigene Misere in dem System zu sehen, in dem wir uns bewegen und nicht einfach schuldige Personen zu sehen. Das Problem ist, man kann die Leute ja nicht dazu zwingen, sich mit Theorie zu befassen. Also insofern hängt das ziemlich in der Luft. Und abgesehen davon haben wir ja immer darauf hingewiesen, dass Theorie zahnlos wird, wenn sie sich für Zwecke der Praxis einspannen lässt. Wie das ja immer in den Organisationen der Arbeiterbewegung der Fall war. Ja, Kommune machen, das ist eigentlich nichts Neues gegenüber dem, was vorher war. Es ist weiblich geprägt, habe ich hier nicht mehr durch ein Zitat unterlegt. Das ist wirklich eine eher peinlicher Abschnitt. Also was man da findet unter diesem Abschnitt ist ein Lobgesang auf die Frauen, also mit Gedichten sogar über die Frauen der Kommune. Also es ist natürlich erstmal richtig, dass mit dem Kapitalismus auch das bürgerliche Geschlechterverhältnis überwinden ist. Und schon deswegen kann eine solche Bewegung keine Männerorganisation sein, wie das bei den Parteien der Arbeiterbewegung war. Aber er macht sozusagen aus den Frauen die besseren Menschen. Und er übersieht natürlich dabei, dass sie in anderer Weise als Männer, aber eben auch von der bürgerlichen Gesellschaft geprägt sind, dass es da auch für sie darauf ankommt, diese Prägung zu überwinden. Also, das erinnert, es gab mal so einen Artikel von dem Schirmacher, der, ihr habt den jetzt nicht mehr so präsent, aber der hat, wurde auch sowas formuliert, also die Frauen müssen ja, die Männer haben die Karre in den Dreck gefahren und die Frauen müssen die jetzt wieder rausziehen, andere Möglichkeiten sieht er nicht. Und das ist wirklich so ähnlich. Und der letzte Punkt, der hört sich so ein bisschen nach Werbeslogan an, illusionslos, robust und kreativ. Tatsächlich handelt, ja, das ist ganz so lächerlich wie diese Überschrift, ist der Text selber da nicht. Handelt sich um eine eher hilflose Antwort auf das Problem und die Kämpfe, denen sich die hier propagierte Bewegung gegenübersehen wird. Die beschreibt er so. Von politischer Isolierung, dann Marginalisierung über versuchte Psychiatrisierung bis hin zu offener Gewalt hat jede Bewegung, die das gegenwärtige System überwinden will, alles Erdenkliche zu erwarten, das diesem System zu seiner Verteidigung zur Verfügung steht. Das ist kein Plädoyer darauf, mit genauso verständlicher wie perspektivloser Gegengewalt zu reagieren, sondern ein Plädoyer gegen jede Illusion gegenüber der Schwere, Dauer und Tiefe der Auseinandersetzung, die mit jedem Epochenübergang einhergeht. Eine solche Bewegung braucht also, wenn sie sich auf diesen Weg macht, eine innerlich und organisatorisch robuste Konstitution. Die gute Laune und damit die Basis für die Kreativität in der Aktion der Menschen, die für eine bessere Zukunft kämpfen, braucht von solchen Gewitterwolken nicht beeinträchtigt zu werden. Und dann als Schlusssatz, große geschichtliche Bewegungen entscheiden sich letztlich an grundlegenden strukturellen Fragen, nicht an taktischen Eseleien des einen oder anderen der miteinander kämpfenden Seiten. Also was er hier unter großer struktureller Frage versteht, um die es hier geht, das liegt daran, dass die Kapitalakkumulation unmöglich wird. Und Manfred Sohn scheint optimistisch oder man weiß das nicht so genau, oder zweckoptimistisch zu sein, dass daraus letztlich auch der Erfolg der propagierten Bewegung resultieren wird, die es noch gar nicht gibt. Gut, also soweit der Teil zu Robert Sohn. Ich denke, ich schließe einfach mal und wir machen jetzt noch eine Diskussion. Also angehängt sind hier noch ein paar Zitate von Robert Kurz, die ein bisschen Wasser in Wein gießen, diesen Optimismus. Das stammt aus dem Schwarzbuch Kapitalismus, dort im Abschnitt über die dritte industrielle Revolution. Das passt ja. Und diese Zitate weisen allesamt darauf hin, welche Probleme dadurch bestehen, dass die überflüssig werdenden Menschen, dadurch, dass sie überflüssig werden, ja ihre kapitalistische Prägung nicht verlieren und welche Effekte das hat. Da das den meisten hier Anwesenden gegenwärtig ist und die Zeit etwas drängt und ihr wahrscheinlich noch diskutieren wollt, ihr habt ja vor euch, das könnt ihr auch gerne lesen, aber ich gehe die jetzt nicht mehr durch. So, erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.